Einladen und begrüßen möchten wir Sie heute Abend zum zweiten Teil unseres Hörspiels »Die Vermessung der Welt« nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Killmann. Mit seinem 2005 veröffentlichten vierten Buch gelang dem 1975 in München geborenen Schriftsteller, der in Wien lebt, ein Welterfolg. Über 1 Million Mal allein in Deutschland wurde Killmanns Roman inzwischen verkauft. Weltweit wurde er inzwischen in über 20 Sprachen übersetzt. Zwei herausragenden deutschen Gelehrten des frühen 19. Jahrhunderts ist er gewidmet, dem weltreisenden Naturforscher Alexander von Humboldt und dem Mathematiker, Astronomen und Physiker Carl Friedrich Gauss. Während sich der eine im Jahr 1799 zusammen mit seinem Gefährten Émile Bonpland auf eine 5-jährige Forschungsreise nach Mittel- und Südamerika begibt, bleibt der andere lieber zu Hause in Göttingen. Jeder versucht auf seine Art, die Welt zu vermessen. In schon fortgeschrittenem Alter kommt es zu einer historischen Begegnung der beiden Forscher, 1828 auf dem Naturforscherkongress in Berlin. Die beiden, so viel können wir hier schon verraten, werden ihren Überzeugungen treu bleiben. Hier saßen wir nun. Aimé Bonpland, der langjährige Weggefährte Alexander von Humboldt und ich, Eugen Gauss. Sohn des Fürsten der Mathematiker, Karl Friedrich von Gauss, unter dem Drachenbaum auf Teneriffa. Da uns das Schicksal auf so außergewöhnliche Weise zusammengeführt hatte, wir trafen uns zufällig in einer Hafenbar und wir an der Seite unserer großen Herren ähnlich gelitten hatten, zeigte mir Bonpland, von wo aus er mit Alexander von Humboldt in die neue Welt aufbrach, wohin ich mich nicht ganz freiwillig aufgemacht habe. Bonpland! Wo waren wir stehen geblieben? Bei unserer Begegnung mit Curare. Humboldt schrieb gerade in einem Brief an seinen älteren Bruder, dass man eine erstaunliche Menge durch den Mund zu sich nehmen kann, ohne Schlimmeres zu erleiden als ein wenig Schwindel und optische Chimären. Dass einem aber schon bei einem winzigen Quantum eingetropft ins Blut die Sinne schwinden. Die Vermessung der Welt, nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Killmann. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Musik Claudio Puntin. Zweiter Teil. Das Curare wirkte noch immer. Guten Morgen, Frombacher. Ich stamme aus Sachsen. Und so kam es uns wie eine Täuschung vor, als sich plötzlich das Gebüsch teilte und ein schnurrbärtiger Mann in ledernem Wams vor uns hintrat. Ich habe keine Pläne, kein Ziel. Ich will einfach die Welt sehen. Dann kommt mit mir. Danke. Alleine erfährt man mehr. Und Deutsche trifft man ohnehin daheim in Mengen. Dann seid doch noch so freundlich und sagt mir, wo kommt ihr her? Bad Kürting. Wie hoch ist euer Kirchturm? 54 Fuß. Und die Zahl der Bewohner? 832 Seelen. Darf ich Ihnen Teigladen anbieten? Er hielt uns etwas eindeutig Vergammeltes, Brotähnliches hin. Danke, nein. Gut. Wissen Sie, die Wild, die Tiere, die einsamen Nächte im Urwald. Auf Wiedersehen. Unter allen Ungereimtheiten meines Lebens ist diese Begegnung die wunderlichste gewesen. Ganz werde ich mir nie darüber klar sein, ob sie wirklich stattgefunden hat oder eine letzte Nachwirkung des auf unserer beider Einbildungskraft lastenden Giftes gewesen ist. Gegen Abend hatte das Curare uns so weit losgelassen, dass wir sogar wieder umhergehen konnten. Über dem Feuer drehten die Missionsbewohner Spieße mit einem Kinderkopf, Händchen und Füßchen mit deutlich erkennbaren Zehen. Keine Menschen, das verhindern wir, wo wir können. Nur Äffchen aus dem Wald. Probiert mal. Ich weigerte mich, davon zu kosten. Humboldt nahm zögernd eine Hand und bis hinein. Das schmeckt nicht schlecht. Aber mir ist nicht wohl dabei. Beleidigt das die Leute, wenn ich nicht aufesse? Das interessiert keinen. Macht, was ihr wollt. Ich muss schlafen. Ich vermute, er hat gelogen. Der Missionar lebt schon lange hier und der Urwald hat große Kraft. Es ist ihm wohl peinlich gewesen. Darum seine Beteuerung. Hier isst man Menschenfleisch. Jeder weiß es. Nun, wir sind alle schon arg mitgenommen. Ich habe viel Verständnis. Aber wenn noch einmal jemand die Unterstellung äußert, dass der Patensohn des Herzogs von Braunschweig Menschenfleisch gegessen hat, werde ich zur Waffe greifen. Wir schwiegen beklommen. Einer nach dem anderen drehten wir uns zum Feuer und stellten uns schlafend. Wir kamen zu den berüchtigten Katarakten. Der Fluss war voller Felsen. Das Wasser schäumte so stark, dass es zu kochen schien. Es war unmöglich, mit dem beladenen Boot weiterzufahren. Die Jesuiten der örtlichen Mission, schwer bewaffnet, vierschrötig und soldatenähnlicher als Priestern, empfingen uns misstrauisch. Humboldt suchte den Missionsleiter auf und zeigte seinen Pass. Pater Zea organisierte uns ein passendes Boot. Diese beiden Eingeborenen kennen die Katarakte wie keine anderen. Hola, hola. Sie werden euer Boot durch die Stromschnellen bringen. Wartet, bis es weiter unten bereit steht, dann könnt ihr weiterfahren. Vielen Dank, Pater Zea. Am nächsten Morgen zogen wir weiter. Während die beiden Indianer das Boot durch die Katarakte lenkten, bestiegen wir die Granitfelsen oberhalb der Mission. In der Höhe sollte es eine alte Grabhöhle geben. Wir balancierten über den Grat des Nebengipfels zum Eingang der Höhle. Bonpland? Es müssen hunderte Leichen sein. Und jede in ihrem eigenen Korb aus Palmblättern. Knochenhände um die Knie gelegt, den Kopf auf den Brustkorb gedrückt. Die Ältesten sind vollständig zu Skeletten geworden. Andere noch in unterschiedlichen Stadien der Verwesung. Hautfetzen wie Pergament. Eingeweide zu Klumpen vertrocknet. Humboldt zerrte mehrere Leichen aus ihren Körben, löste Schädel von Wirbelsäulen, brach Zähne aus Kinnladen und Ringe von Fingern. Eine Kinderleiche und zwei Erwachsene wickelte er in Tücher und schnürte sie fest zusammen. Warum schaut ihr so? Ist das euer Ernst? Nun helft schon! Alleine schaffe ich das nicht! Die Nacht war klar. Es roch nach Vanille. Die Indianer wichen zurück, als wir in der Mission ankamen. Alte Frauen glotzten. Ein Alter mit bemaltem Gesicht kam auf uns zu. Was ist in den Tüchern? Gesteinsproben, Pflanzen. Verschiedenes, dies und das. Der Indianer verschränkte die Arme. Knochen. Oh. Knochen? Von Seekühen. Von Seekühen? Wollen Sie sie sehen? Besser nicht. Lieber glaube ich Ihnen. An den nächsten zwei Tagen hatten wir es nicht leicht. Am dritten Tag hatten die zwei Indianer das Boot unbeschädigt durch die Stromschnellen gebracht. Senor Baron, erzählen Sie doch auch einmal eine Geschichte. Nun, ich mag das Erzählen nicht. Aber ich kann das schönste deutsche Gedicht vortragen. Frei ins Spanische übersetzt. Immerhin. Oberhalb aller Bergspitzen ist es still, kein Wind zu fühlen, auch die Vögel sind ruhig, und bald wird man tot sein. Fertig. Ja, wie? Entschuldigung, aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Es ist natürlich keine Geschichte über Blut, Krieg und Verwandlungen. Es kommt keine Zauberei vor. Niemand wird zur Pflanze, kann fliegen oder isst einen anderen auf. Aber wenn ich nicht irre, hat jeder auf diesem Boot Arbeit genug. Abends erreichten wir die Mündung des legendären Kanals. Sofort stürzten Mückenschwärme auf uns ein. Doch mit der Wärme verzog sich der Dunst und Humboldt konnte den Längengrad bestimmen. Was ist mit euch? Nichts. Ich weiß nur nicht, ob das Fieber in mir ist oder in der Luft. Als Arzt empfehle ich nicht, tief einzuatmen. Ich vermute, die Wälder strömen mein gesunde Dämpfe aus. Aber vielleicht auch an den Leichen. Ausgeschlossen. An den Leichen liegt es nicht. Wir fanden eine Stelle zum Anlegen. Mit Macheten und Beilen hackten wir einen kleinen Platz für die Übernachtung frei. Der Hund ist weg. Wo ist mein Gewehr? Den Hund hat ein Jaguar geholt. Da ist nichts zu machen. Ihr wartet hier. 9 Stunden später waren wir immer noch da. Nie und nimmer. Ich gestatte es nicht. Der Hund ist verdammt nochmal tot. Vollkommen tot. Lass uns gleich hinüber. Gewissermaßen der totteste Hund aller Zeiten. Bei klarem Wetter erreichten wir das Ende des Kanals. Dass der Kanal jetzt auf den Karten verzeichnet ist, wird die Wohlfahrt des gesamten Erdteils befördern. Hier ist nichts und hier wird nie etwas sein. Und dieser dreckige Kanal wird nichts daran ändern. Können wir jetzt endlich zurück? Ich habe noch nicht entschieden. Die Mission Esmeralda ist die letzte christliche Siedlung vor der Wildnis. Von dort aus kommt man durch unerforschtes Gebiet in wenigen Wochen zum Amazonas. Dessen Quellen hat noch keiner gefunden. Heilige Mutter Gottes. Andererseits, die Sache ist nicht ungefährlich. Wenn ich nun unterginge, verschwenden mit mir alle Funde und Ergebnisse. Niemand würde davon erfahren. Das darf man nicht riskieren. No, Tolkien, wer ist? Gar nicht zu reden von denen. Gabriel zeigte auf die Leichen. Niemand würde sie zu sehen kriegen. Nun, manchmal muss man zurückstehen können. Am Nachmittag ballten sich Wolken zusammen. Donner rollte fern über die Ebene. Plötzlich waren wir im stärksten Gewitter, das wir je erlebt hatten. Humboldt ließ die Segel streichen und das Boot auf einer Felseninsel entladen. Das hat man nun davon! Der Regen hat noch keinen gefahren. Wir werden nie mehr heimkommen. Er kann einen umbringen! Mensch, daheim hat es mir nie gefallen. Daheim ist er tot. Humboldt ließ die beiden an, das Boot drüben am Ufer zu vertollen. Sie legten ab. In diesem Moment ließ eine Flutwelle den Fluss anschwellen und riss das Boot mit. Wir sahen noch, wie eines der Ruder davonflog. Da nahm das schäumende Wasser uns die Sicht. Sekunden später blitzte es noch einmal weit in der Ferne auf. Dann war es mit den Ruderern dahin. Und jetzt? Da wir nun einmal hier sind, könnten wir doch die Felsen untersuchen. Bonplan. Ich kann es nicht erklären, aber in manchen Augenblicken bin ich nahe daran, alles fahren zu lassen. Der Regen ergoss sich wie aus Eimern. Wir setzten uns und warteten. Und was, wenn das Boot nicht zurückkommt? Nur die Ruhe. Das ist nicht gut. Wir sind von Wasser umgeben und sitzen am höchsten Punkt. Hoffentlich hat der Franklin mit seiner Theorie des Blitzschlags Unrecht. Wenn wir jetzt sterben, wird niemand von uns erfahren. Und wenn schon, tot ist tot. Falls wir zurück zur Küste kommen, werde ich alles meinem Bruder schicken. Karten, Tagebücher und alle meine Sammlungen auf zwei getrennten Schiffen. Dann erst brechen wir zu den Kordilleren auf. Die Kordilleren? Ich will die großen Vulkane sehen. Die Neptunismusfrage muss ein für alle Mal geklärt werden. Das nenne ich zielstrebig. Ja, er war besessen von der Idee. Und wie ging es mit der Romanze Ihres Vaters weiter? Hat er Johanna geheiratet? Ja, aber erst einmal musste Vater für seinen Erfolg sorgen. Nachdem er angekündigt hatte, wo und wann der Geisterplanet zum nächsten Mal auftauchen würde und ihm natürlich keiner geglaubt hatte und der elende Steinklumpen dann doch auf Tag und Stunde genau aus der Nacht getreten war. Jetzt habt ihr es doch geschafft. War er jetzt berühmt? Nun. Einer, der für immer den Horizont der Mathematik erweitert hat, war eine Kuriosität. Und sonst? Wer aber einen Stern entdeckte, ein gemachter Mann. Persönlich? Ich habe gehört, man will heiraten. Doch, doch, ja. Eine Gerberstochter. Stimmt. Eure Hoheit. Eine Familie muss ernährt werden. Das ist nicht zu leugnen. Deshalb habe ich mich ja der Ceres gewidmet. Ja. Ceres hat man den Planetoiden getauft, den Piazzi zuerst gesichtet und dessen Umlaufbahn ich bestimmt habe. Ich habe mich der Ceres überhaupt nur meiner Heiratspläne wegen gewidmet. Ich wusste, dass ich jetzt etwas Praktisches leisten müsste, das auch Leute begreifen können, die weniger. Auch Leute begreifen können, die sich für Mathematik nicht interessieren. Wann endlich kommt das Angebot? Immer die Umschweife, all die verlorene Zeit. In diesem Sinne habe ich eine Idee. Die Idee, die ich gleich hören werde, ist von Zimmermann. Vielleicht ist ihm aufgefallen, dass Braunschweig noch keine Sternwarte hat. Bei Zeiten. Wie? Ist es mir aufgefallen? Ja. Nun frage ich mich, ob die Stadt nicht eine bekommen müsse. Und Dr. Gauss, trotz seiner Jugend, soll ihr erster Direktor sein. Ich will einen Professorentitel dazu. Ja. Einen Professorentitel. Eine Anstellung bei der Universität Helmstedt. Doppelte monatliche Bezüge. Man feilscht nicht mit seinem Landesvater. Das liegt mir fern, doch ich muss euch mitteilen, dass mir ein Angebot aus Berlin gemacht worden ist. So wie von der Akademie in St. Petersburg. Und die russische Sprache wollte ich immer schon lernen. 209.000. Ist weit weg. Auch Berlin ist nicht in der Nähe. Wenn man es recht bedenkt, ist der allernächste Platz dieser hier. Jeder andere ist anderswo. Selbst Göttingen. Dennoch, man kann nicht immer, wie man will. Wer Familie hat, braucht Geld und muss dorthin, wo es zu holen ist. Man wird sich einigen. Ein Professorentitel ist möglich, wenn auch nicht bei doppelten Bezügen. Wenn man aber den Titel der Bezüge wegen will, dann gereicht man seiner Profession nicht zur Ehre. 299.177, 299.183. Ich bin ziemlich sicher, dass man nie eine Formel finden wird, Primzahlen zu ermitteln. Aber wenn man viele Hunderttausend abzählt, kann man die Wahrscheinlichkeit ihres Auftauchens asymptotisch bestimmen. 2 Tage vor der Hochzeit ritt Vater nach Göttingen, um Nina ein letztes Mal zu besuchen. Jetzt heiratest du. Und natürlich nicht mehr. Das notwendige Resultat der Einflüsse, die alle Körper auf einen einzelnen Körper in der Leere ausüben. Nein, natürlich nicht. Jene Linie also, die in exakt gleicher Krümmung auf dem Papier und im Raum entsteht, wenn man einen Gegenstand in die Freiheit schleudert. Hast du mich denn gar nicht lieb gehabt? Das Rätsel der Gravitation. Das zähe Zusammenstreben aller Körper. Ein wenig. Weißt du, Johanna, ich bin nie dahinter gekommen, warum du deine Meinung geändert hast. Seit meinem 2. Brief hast du getan, als sei es das Selbstverständlichste. Liebe Gäste, liebe Johanna, ich habe nie erwartet, dass ich etwas wie Glück, finden würde. Und im Grunde glaube ich auch jetzt nicht daran. Es kommt mir wie ein Rechenfehler vor, ein Irrtum, von dem ich nur hoffe, keiner werde ihn je aufdecken. Danke. Habe ich etwas Falsches gesagt? Aber woher denn? Genau diese Rede habe ich mir immer für meine Hochzeit erträumt. Diese Bänder. Nicht einfach im Dunkeln, Johanna. Aber Karl. Nina hat immer Sachen getragen, bei denen es leichter war. Johanna. Karl. Wie jetzt mit dem Unterrock verfahren, Himmel. Weiter? Aber natürlich. Schon mit dem Kleid schwierig. Johanna. Karl. Wieso tragen Frauen nicht Sachen, die man aufbekommt? Hast du das schon einmal getan? Was denkst du von mir? Messfehler der Planetenbahn. So habe ich mir es nicht vorgestellt. Jetzt weiß ich, wie man sie approximativ korrigieren kann. Verzeihung. Summe, die Quadratpunkte des Rätsels beobachten und gleichen. Das kann ich jetzt nicht glauben. Es ist zu wichtig. Ich darf es nicht vergessen. Und ich glaube es auch nicht. Selbst jetzt, während ich es erlebe. Macht Glück dumm? Wenn ich jetzt in den Disquisitionen blättere, kommt es mir schon seltsam vor, dass das von mir sein soll. Morgen wollen wir den Chimborazo bezwingen. Für den Fall, dass wir es nicht überleben, hat Baron Humboldt mir dringend geraten, diesen Abschiedsbrief zu schreiben. Schnell, ich habe ein Grollen gehört. Verschiebungen in der Erdkruste. Mit etwas Glück können wir auf einen Ausbruch hoffen. Das wäre schön. Gauss, guten Tag. Ah, Zimmermann. Erklärt ihr es mir? Seit Wochen ersuche ich beim Herzog um eine Audienz. Der Mann ist nicht zu greifen. Wisst ihr wirklich nicht, dass Krieg ist? Schaut in die Zeitungen. Ich muss weiter. Krieg? Krieg. Tatsächlich Krieg. Und natürlich ein Bericht von Alexander von Humboldt. Über das Hochland von Caramarca. Nägel durch die Sohlen nach außen getrieben. Das bräuchten wir jetzt. Wir werden langsam von Nebel eingeschlossen. Wenn ich mich nicht irre, führt der kürzeste Gipfelweg nordöstlich über den abgeflachten Hang steil aufwärts. Nordöstlich? In dem Nebel weiß man nicht einmal, wo die Spitze ist und wo das Tal. Dort! Humboldt zeigte mit Entschiedenheit irgendwo hin. Zunächst war mir der dunkel gekleidete Herr, der mit traurigem Gesicht an unserer Seite stapfte, gar nicht aufgefallen. Erst als er sich in eine geometrische Figur verwandelte, eine Art schwach pulsierende Bienenwabe, wurde es unangenehm. Und doch, ist alles in Ordnung mit euch? Doch links. Ist da wohl etwas? Nein. Gut. Beunruhigt schielte ich nach der sehr langsam auf uns zuschwebenden Wabe. Der Nebel war so dicht, dass es keinen Unterschied zwischen oben und unten gab. Der Schnee reichte uns bis zu den Hüften. Hilfe! Humboldt verschwand in einer Verwehung. Ich grub mit den Händen, bekam seinen Gehrock zu fassen und riss ihn heraus. Alter Freund, ich will nicht sentimental werden, aber nach dem langen Weg hinter uns, in diesem großen Moment, muss ich doch einmal Folgendes sagen. Ich lauschte. Aber es kam nichts mehr. Ich will kein Spielverderber sein, aber etwas stimmt nicht. Dort rechts von Ihnen, das Ding, das wie ein Stern aus Watte aussieht, oder wie ein Haus. Ach ja. Ich gehe wohl recht in der Annahme, dass das nur für mich da ist. Ist es? Muss ich mir Sorgen machen? Ansichtssache. Es liegt wohl am schwächeren Druck und an der veränderten Zusammensetzung der Luft. Böse Miasmen kann man ausschließen. Übrigens bin nicht ich hier der Arzt. Sondern ja. Berückend, wie stetig die Dichte des Luftmeers nach oben hin abnimmt. Wenn man es hochrechnet, kann man ableiten, an welchem Punkt das Nichts beginnt oder wo des sinkenden Siedepunkts wegen das Blut in den Adern anfängt zu kochen. Was mich selbst betrifft, so sehe ich zum Beispiel seit einer ganzen Weile den verlorenen Hund. Er sieht zerzaust aus. Ihm fehlt ein Bein und ein Ohr. Seine Augen sind sehr schwarz und rot. Kein schöner Anblick. Und dauernd beschäftigt mich das Versäumnis, dass wir ihm keinen Namen gegeben haben. Aber das war ja nicht nötig. Wir hatten doch nur diesen Hund gehabt. Oder? In meinen Händen ist trotz Umwicklung kein Gefühl mehr. Entschuldigen Sie bitte. Vorsichtig kletterten wir eine Steilwand empor. Mir fiel der Tag ein, als wir im Regen auf der Orinoco-Insel festsaßen. Damals, auf der Insel! Wie sind wir eigentlich weggekommen? Die Antwort blieb so lange aus, dass ich die Frage längst wieder vergessen hatte. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Wie denn? Oberhalb der Steilwand betraten wir einen schmalen Steg, der schneebedeckt über eine Felsspalte führte. Voranschauen! Nie hinunter! Sofort sah ich hinab. Als verschöbe sich die Perspektive, schoss der Boden der Schlucht auf mich zu und der Steg schnellte nach unten. Die Brücke. Weitergehen. Kein Fels. Halt! Unter uns war kein Gestein. Wir standen auf einem freihängenden Bogen aus Schnee. Bis zum Ende meines Lebens werde ich mir die Bilder bis ins Kleinste zurückrufen können. Schlucht, Gipfel, Himmel, ein knirschender Schnee und immer noch nicht angelangt. Bis ich irgendwann doch. Humboldt wartete schon und streckte mir die Hand entgegen. Bon, die andere Seite erreichte. Humboldt! Weiter! Weiter? Eigentlich bestehe ich aus drei Personen. Aus einem, der geht, einem, der so sieht, und einem, der alles unablässig in einer niemandem verständlichen Sprache kommentiert. Gib dir doch mal eine Ohrfeige. Es hilft aber nur wenig. Und es ändert nichts daran, dass dort, wo der Himmel sein sollte, jetzt der Erdboden hängt und wir mit dem Kopf nach unten abwärts steigen. Aber es ergibt auch Sinn. Schließlich sind wir auf der anderen Seite der Erde. Ich begann zu singen. Erst fiel der eine, dann der andere Begleiter ein. Ich hatte das Lied in der Schule gelernt. Ziemlich sicher kannte es auf dieser Hemisphäre keiner. Ein Beweis, dass die zwei neben mir wirklich waren und keine Hochstapler. Denn wer hätte es ihnen beibringen sollen? Moment. Zwar war an diesem Gedanken etwas nicht logisch, aber ich kam nicht darauf, was. Seht ihr das auch? Sicher noch. Ich muss das fragen. Ich kann meinen Sinnen nicht trauen. Zudem mischt der Hund sich ständig ein. Den Hund habe ich nie leiden können. Diese Schlucht hier ist doch eine Schlucht, oder? Ich sah hinab. Vor unseren Füßen fiel ein Spalt wohl 400 Fuß in die Tiefe. Drüben ging es weiter. Und von dort schien der Gipfel nicht mehr weit. Da kommen wir nie hinüber. Ich erschrak, weil der Mann rechts von mir das gesagt hatte. Damit es trotzdem seine Gültigkeit hatte, musste ich es wiederholen. Da kommen wir nie hinüber. Es sei denn, wir flögen. Langsam, wie gegen einen Widerstand, ging Humboldt in die Knie und öffnete den Behälter mit dem Barometer. Seine Hände zitterten so stark, dass es fast heruntergefallen wäre. Blut lief auch ihm aus der Nase und tropfte auf seine Jacke. Jetzt keinen Fehler. Sehr gern. Irgendwie brachte es Humboldt fertig, ein Feuer anzuzünden und einen kleinen Topf mit Wasser zu erhitzen. Ich kann mich nicht auf das Barometer verlassen und auch nicht auf meinen Kopf. Ich muss die Höhe nach dem Siedepunkt bestimmen. Seine Augen waren schmal. Seine Lippen zitterten von der Anstrengung der Konzentration. Wird das heute noch etwas? Verzeihung. Es fällt mir schwer, mich zu sammeln. Kann bitte irgendwer den Hund an die Leine nehmen? Den Hund habe ich nie leiden können. Dann darf ich euch mitteilen, dass wir uns auf einer Höhe von 18.690 Fuß befinden. Ja, Halleluja! Das macht uns zu den Menschen, die am weitesten nach oben vorgedrungen sind. Keiner hat sich je so weit von der Meereshöhe entfernt. Aber der Gipfel... Mit oder ohne Gipfel, es ist der Weltrekord. Ich will auf den Gipfel. Seht ihr nicht die Schlucht? Wir sind beide nicht mehr bei Sinnen. Wenn wir jetzt nicht absteigen, kommen wir nie zurück. Wir könnten auch einfach behaupten, wir wären oben gewesen. Das will ich nicht gehört haben. Das habe ich auch nicht gesagt. Das war der andere. Überprüfen kann es ja keiner. Eben. Ich habe das nicht gesagt. Was gesagt? Bonpland, die Höhe ist notiert, die Gesteinsproben gesammelt. Jetzt schnell hinunter! Der Chimborazo. Wo zum Teufel ist der Kerl nicht gewesen? Johanna, mit der Sternwarte hier in Hannover wird es so bald nichts. Aber ich habe ein Angebot aus Göttingen. Der Umzug kann erledigt sein, bevor das Kind da ist. Aber Göttingen gehört jetzt zu Frankreich. Göttingen zu Frankreich? Wieso bist ausgerechnet du blind für Dinge, die sonst jeder sieht? Göttingen gehört zu Hannover, dessen Personalunion mit der englischen Krone durch Frankreichs Siege gebrochen ist und das Napoleon dem neuen Königreich Westfalen angegliedert hat, regiert von Jérôme Bonaparte. Wem also leistet ein westfälischer Beamter den Diensteid? Ha? Napoleon. Westfalen, Jerome, was hat das mit uns zu tun? Mit Deutschland hat es zu tun, Karl. Und damit, wo man steht. Ach. Ich weiß schon. Jetzt wirst du sagen, dass aus der Zukunft zurückgeblickt beide Seiten einander gleichen würden, dass sich bald keiner mehr über das erregen werde, wofür man heute sterbe. Aber was ändert das? Die Anbiederung an die Zukunft ist eine Form der Feigheit. Glaubst du wirklich, man wird dann klüger sein? Ein wenig schon, notgedrungen. Wir leben aber jetzt. Leider. Ich darf es keinem sagen, aber dieser Bonaparte interessiert mich. Angeblich diktiert er bis zu 6 Briefe zugleich. Einst hat er eine vorzügliche Abhandlung über das Problem der Kreisteilung mit festgestelltem Zirkel verfasst. Er denkt schneller und gründlicher als die anderen. Das ist das ganze Geheimnis. Ob er wohl von mir gehört hat? Wieder den Kopf in den Sternen gehabt? Ich habe ja nicht einmal ein anständiges Fernrohr. Was ist denn passiert? Es ist ein Junge. Was für ein Junge denn? Kommt. Ich habe ein Werk über Astronomie begonnen. Nichts Bedeutendes, kein Buch für die Ewigkeit, wie die Disquisition ist. Aber es verspricht, die genaueste Anleitung zur Bahnberechnung zu werden, die es je gegeben hat. Und ich muss mich beeilen. Obwohl gerade erst 30 bemerke ich, dass meine Fähigkeit zur Konzentration nachlässt und die Pausen, welche die Menschen vor ihren Antworten zu machen scheinen, immer kürzer werden. Ich habe weitere Zähne verloren, Woche für Woche plagen mich Koliken. Ich bin mir sicher, dass ich nicht alt werde. Karl, schnell! Diesmal bin ich vorbereitet. Diesmal werde ich mich nicht blamieren. Junge oder Mädchen? Und vor allem, wie viel wiegt es? Ein Junge. Er liegt im Sterben, wie auch die Mutter. Man hat alles versucht. Ich werde wohl wieder heiraten müssen. Ich habe Kinder, ich weiß nicht, wie man die aufzieht. Einen Haushalt führen kann ich nicht. Dienstboten sind teuer. Hätte es noch Sinn. Wie hat Ihr Vater es bewältigt? Nun, er versuchte sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass er wieder heiraten musste. Traurig. Sehr traurig. Und dennoch, Eugen erlaubt mir, das zu bemerken. Er ist schon ein rechter Kauz, Ihr Herr Vater. Unsere Hochzeit. Der Schrecken, Minna, als ich dich in Weiß gesehen habe, deine großen Zähne zu einem glücklichen Lächeln geblickt. Da habe ich meinen Fehler erkannt. Minna, das Problem ist nicht, dass ich dich nicht liebe. Das Problem ist, dass ich dich nicht ausstehen kann. Dass deine Stimme mir vorkommt, als kratze Kreide auf einer Schiefertafel. Und allein der Gedanke an dich ausreicht, mir zu wünschen, ich sei tot. Warum bin ich Landvermesser geworden? Um nicht daheim zu sein. Was für ein Dilemma. Der wohl größte Geist seiner Zeit, als Landvermesser in ein Deutschland mit seinen vielen kleinen Grenzen gesperrt. Und Humboldt stattdessen mit ihnen in der neuen Welt frei. Frei, ja. Aber glauben Sie mir, diese Freiheit kann ebenso ein Gefängnis sein. In Neuspanien wartete der erste Reporter. Graf Humboldt, ich heiße Gomez und schreibe für mehrere Journale, sowohl Neuspaniens als auch des Mutterlands. Ich bitte untertänig, den Herrn Grafen begleiten zu dürfen. Nicht Graf, nur Baron. Und da ich meine Reise selbst beschreiben will, kommt mir das unnötig. Ich werde ein Schemen sein, ja unsichtbar. Aber ich will alles beobachten, was nach Zeugen verlangt. Nun, dann schreibt. Humboldt legte sich auf den Rücken und richtete das Teleskop auf den Nachthimmel. Ein exakter Atlas von Neuspanien kann die Besiedlung der Kolonie fördern, die Unterwerfung der Natur beschleunigen, das Geschick des Landes in eine günstige Richtung lenken. Angeblich hat ein deutscher Astronom die Bahn eines neuen Wandelsterns begonnen. Leider ist es unmöglich, Genaues zu erfahren. Die Journale sind hier so. Manchmal möchte ich heim. Journale sind hier so rückständig. Manchmal möchte ich... Er senkte das Fernrohr. Streich die beiden letzten Sätze. Inzwischen hatte ich mich vom Fieber erholt. Wir zogen ins Gebirge. Humboldt kroch in Felslöcher, die so klein waren, dass er mehrmals stecken blieb und ich ihn an den Füßen herausziehen musste. Er kletterte auf einen Baum, ein Ast brach ab und Humboldt stürzte auf den mitschreibenden Gomez. Was ist das für ein Mensch? Ich kenne ihn besser als irgendeinen. Besser als meine Mutter. Besser als meinen Vater. Besser auch als mich selbst. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Wie lange sind Sie beide schon gemeinsam unterwegs? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Leben lang. Vielleicht länger. Bei Cuernavaca sprach uns ein junger Nordamerikaner an. Baron Humboldt, ich heiße Wilson und schreibe für den Philadelphia Chronicle. Das ist mir jetzt aber zu viel. Natürlich stehen die Vereinigten Staaten im Schatten des großen Nachbarn. Doch auch ihr junges Staatswesen hat eine Öffentlichkeit, die mit wachsendem Interesse die Taten von General Humboldt verfolgt. Werksassessor, nicht General. Nahe dem Hauptplatz der Hauptstadt hatte man begonnen, die Reste des von Cortés zerstörten Tempels auszugraben. Im Schatten der Kathedrale standen gähnende Arbeiter. Der stechende Geruch von Maisfladen hing in der Luft. Auf dem Boden lagen Knochenschädel mit Edelsteinaugen, Dutzende Obsidianmesser, kunstvoll in Stein geritzte Bilder menschlicher Schlachtungen, kleine Tonfiguren mit offenem Brustkorb. Da war auch ein Steinaltar aus grob gehauenen Totenköpfen. Knochenschäden, Edelstein. Bitte, lasst mich allein, ich muss mich konzentrieren. So arbeitet ein großer Forscher. Allein sein, um sich zu konzentrieren, das soll die Welt erfahren. Humboldt stand vor einem riesigen Rad aus Stein. Ein Gewirbel aus Echsen, Schlangenköpfen und in geometrische Splitter zerbrochenen Menschenfiguren. In der Mitte ein Gesicht mit herausgestreckter Zunge und lidlosen Augen. Er sah lange hin. Allmählich ordnete sich das Chaos. Das ist ein Kalender. Er versuchte ihn abzuzeichnen, aber es gelang nicht. Und das hatte irgendetwas mit dem Gesicht in der Mitte zu tun. Wo bin ich diesem Bild schon mal begegnet? Er starrte hinein in das Gesicht. Es lag wohl an der Hitze oder am Maisgeruch, dass er sich auf einmal abwenden musste. 20.000! Zur Einweihung des Tempels sind 20.000 Menschen geopfert worden. Einer nach dem anderen. Herr Franz, Kopf ab! Die Reihen der Wartenden haben bis zum Rand der Stadt gereicht. Guter Mann, reden Sie keinen Unsinn. 20.000 an einem Ort und Tag? Das ist undenkbar. Die Opfer würden es nicht dulden. Die Zuschauer würden es nicht dulden. Ja, mehr noch. Die Ordnung der Welt vertrüge derlei nicht. Wenn so etwas wirklich geschähe, würde das Universum enden. Dem Universum ist das scheißegal. Am nächsten Tag bestiegen wir den Popocatépetl. Ein Pfad führte fast bis zum Gipfel. Gomez und Wilson, der Bürgermeister der Hauptstadt, ein Zeichner und fast 100 Schaulustige folgten uns. Als Humboldt vor einem Erdloch seine Atemmaske anschnallte, brandete Applaus. Und während er mit dem Barometer die Höhe des Gipfels bestimmte und sein Thermometer in den Krater hinabließ, verkauften Händler Erfrischungen. Dann besuchten wir die Ruinen von Teotihuacan. Sie schienen zu groß für menschliche Erbauer. Auf einer geraden Chaussee gelangten wir zu einem von Tempeln umstandenen Platz. Humboldt setzte sich auf den Boden und rechnete. Am Tag des Solstitiums geht von der Chaussee aus gesehen die Sonne genau über der Spitze der größten Pyramide auf und durch die Spitze der zweitgrößten unter. Die ganze Stadt ist ein Kalender. Mein Gott, wer das erdacht hat. Die Frage lautet, wie gut haben die Menschen die Sterne gekannt und was haben sie mitteilen wollen? Seit über 1000 Jahren bin ich der Erste, der ihre Botschaft lesen kann. Boah. Dann so bedrückt? So viel Zivilisation und so viel Grausamkeit. Was für eine Paarung. Gleichsam der Gegensatz zu allem, wofür Deutschland steht. Vielleicht ist es Zeit zur Heimkehr. In die Stadt? Nicht in die... Gut, ich werde diese erschreckend intelligent geschichteten Steine verstehen lernen, als wären sie Teil der Natur. Danach nehmen wir das erste Schiff nach Nordamerika. Von dort fahren wir zurück nach Europa. In Veracruz nahmen wir wie geplant das erste Schiff nach Havanna. Ich muss zugeben, ich bin froh, dass es zu Ende geht. In Havanna hatten wir Glück. Gerade legte ein Schiff ab, das den Kontinent hinauf und dann den Delaware entlang nach Philadelphia fahren würde. Herrgott! Sie? Himmel! Das halte ich für keine gute Idee. Ich muss nun einmal dort hinauf, Kapitän. Aber ich verspreche, unterwegs keine Positionsbestimmungen durchzuführen. Ich vertraue Ihnen völlig. Ich habe 14 Kisten mit Gesteins- und Pflanzenproben, dazu 24 Käfige mit Affen und Vögeln sowie einige Glasschatullen mit Insekten und Spinnentieren. Sie verlangen nach umsichtiger Behandlung. Wenn es recht ist, kann sofort aufgeladen werden. Humboldt hielt sich an sein Versprechen und mischte sich nicht in die Navigation. Ich hoffe sehr auf ein Wiedersehen, Kapitän. Ich? Gewiss nicht mehr als Sie. Eine Kutsche wartete, um uns in die Hauptstadt zu bringen. Washington befand sich im Aufbau. Überall waren Baugerüste, Gruben und Ziegelhaufen. Der Regierungssitz, gerade fertiggestellt und noch nicht zu Ende gestrichen, war ein klassizistischer Kuppelbau, umgeben von Säulen. Der Präsident ersucht um die Ehre, Sie alle im neu geschaffenen Regierungssitz beherbergen zu dürfen. Er ist begierig, alles und mehr von Mr. Humboldts bereits legendärer Reise zu erfahren. Erheben. Allerdings. Ein zu kleines Wort. Humboldt und Jefferson. Und ich darf dabei sein. Wieso Herren von Humboldts Reise? Wieso eigentlich niemals die Humboldt-Bonplancher Reise? Oder die Bonpland-Humboldt-Reise. Die Bonpland-Expedition. Ein Hinterwäldler-Präsident. Wen interessiert schon, was der denkt? Mr. Humboldt. Präsident Jefferson, darf ich Ihnen mitteilen, welche Ehre es für mich ist, hier zu sein? Und glaubt mir, ich habe höchsten Respekt vor der liberalen Idee. Und es ist mir eine Freude, die Sphäre einer drückenden Despotie verlassen zu haben. Baron Humboldt, ich möchte alles über Neuspanien, dessen Transportwege und Bergwerke wissen. Wie arbeitet die Administration? Wie werden im Land und über den Ozean hinweg Befehle übermittelt? Wie ist die Stimmung unter den Adeligen? Wie groß die Armee und wie ausgerüstet? Wisst ihr, wenn man eine Großmacht zum Nachbarn hat, kann man nie genug Informationen besitzen. Dennoch, ihr seid im Auftrag der spanischen Krone gereist. Womöglich verpflichtet euch das zu Verschwiegenheit. Humboldt beugte sich über die wie zufällig auf dem Tisch liegende Karte Mittelamerikas, berichtigte deren zahlreiche Fehler und markierte mit genau gesetzten Kreuzen die Standorte der wichtigsten Garnisonen. Danke, Baron. Was weiß man hier schon? Wir sind eine kleine Protestantengemeinde am Rand der Welt, unendlich weit von allem. Um ehrlich zu sein, ich kann es nicht erwarten, wieder nach Hause zu kommen. Nach Berlin? Kein Mensch von Verstand kann diese gräuliche Stadt sein Zuhause nennen. Ich meine natürlich Paris. In Berlin, so viel ist sicher, werde ich nie wieder wohnen. Wie kann man es in Berlin nur aushalten? Es hat auch Vorteile. Welche? Mir schwebt vor... Bekommt man hier auch Tee? Was Berlin betrifft, so habe ich kaum eine Wahl gehabt. Nach langen Jahren in Paris ist mir... Wie soll ich das nun sagen? Das Geld ausgegangen. Nur eine zu drastische Formulierung. Aber die Dokumentation der Reise hat meine Mittel mehr oder minder aufgebraucht. 34 Bände. All die Tafeln und Stiche, die Karten und Illustrationen. Ich habe ganz allein eine Akademie sein müssen. Und so bin ich nun eben Kammerherr. Speise bei Hof und sehe täglich den König. Es gibt Schlimmeres. Offenbar. Immerhin schätzt Friedrich Wilhelm die Forschung. Was ist denn aus Herrn Bonpland geworden? Eine schlimme Sache. Eine sehr traurige Geschichte. Aber hier ist nun endlich der Tee. Ich habe gehört, der Herr Professor beschäftigt sich jetzt mit... Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sterbestatistik. Man denkt, man bestimmt sein Dasein selbst. Man erschafft und entdeckt, erwirbt Güter, findet Menschen, die man mehr liebt als sein Leben, zeugt Kinder, vielleicht kluge, vielleicht auch idiotische. Sieht den Menschen, den man liebt, sterben, wird alt und dumm, erkrankt und geht unter die Erde. Man meint, man hat alles selbst entschieden. Erst die Mathematik zeigt einem, dass man immer die breiten Pfade genommen hat. Despotie, wenn ich das schon höre. Fürsten sind auch nur arme Schweine, die leben, leiden und sterben wie alle anderen. Die wahren Tyrannen sind die Naturgesetze. Aber der Verstand formt die Gesetze. Der alte Kantsche Unsinn. Nein, nein. Der Verstand formt gar nichts und versteht wenig. Der Raum biegt und die Zeit dehnt sich. Wer eine Gerade zeichnet, immer weiter und weiter, irgendwann erreicht er wieder den Ausgangspunkt. Was hat ein Kammerherr eigentlich zu tun? Ja, Verschiedenes, dies und das. Oft werde ich bei diplomatischen Gesprächen zu Rate gezogen. Der König wünscht meine Anwesenheit bei fast jeder Abendmahlzeit. Er ist ganz versessen auf Berichte aus der neuen Welt. Also wird man fürs Essen und Plaudern bezahlt. Die wahren Tyrannen sind nicht die Naturgesetze. Es gibt starke Bewegungen im Land. Freiheit ist nicht mehr bloß ein schillersches Wort. Der da, mein Sohn, ja, schreibt Gedichte. Oh, tatsächlich? Gedichte und dummes Zeug. Schon seit der Kindheit. Er zeigt sie nicht vor, aber manchmal ist er so blöd, die Zettel herumliegen zu lassen. Ein mieser Wissenschaftler, aber als Literat ist er noch übler. Wir haben Glück mit dem Wetter. Er lässt sich nämlich aushalten. Sein Bruder ist wenigstens beim Militär. Doch der da hat nichts gelernt, kann nichts, aber Gedichte. Ich studiere die Rechte und dazu Mathematik. Und wie? Ein Mathematiker, der eine Differentialgleichung erst erkennt, wenn sie ihn in den Fuß beißt. Ich habe es ja nicht gewollt. Ich bin dazu gezwungen worden. Das hat man davon. Dankbarkeit ist zu einem Fremdwort geworden. Natürlich ist es nicht einfach mit jungen Menschen. Aber man darf auch nicht zu streng sein. Ach. Manchmal hilft Ermutigung mehr als jeder Vorwurf. Wo nichts ist, kann nichts werden. Das hier spielt nicht mehr mit wie früher. Das Menschenhirn stirbt jeden Tag ein wenig ab. Ach, ich wünschte, ich hätte damals Curare getrunken. Was ist denn nun wirklich mit diesem Bonpland passiert? Es wird Zeit. Die Versammlung wartet nicht. Nach meiner Eröffnungsansprache gibt es einen kleinen Empfang für den Ehrengast. Hausarrest. Wie bitte? Bonpland steht in Paraguay unter Hausarrest. Nach unserer Rückkehr hat er sich in Paris nicht mehr zurechtgefunden. Ruhm, Alkohol, Frauen. Nach Napoleons Sturz ist er wieder über den Ozean. Drüben hat er einen Gutshof und Familie. Aber in einem der Bürgerkriege hat er sich den Verlierern angeschlossen. Nicht einmal Simon Bolivar hat etwas für Bonpland ausrichten können. Schrecklich. Aber wer ist der Kerl eigentlich? Ich habe nie von ihm gehört. Meine Damen und Herren, das Verständnis des Kosmos ist weit fortgeschritten. Mit Fernrohren erkundet man das Universum. Man kennt den Aufbau der Erde. Ihr Gewicht und ihre Bahn hat die Geschwindigkeit des Lichtes bestimmt. Versteht die Ströme des Meeres und die Bedingungen des Lebens. Und bald wird man das letzte Rätsel, die Kraft der Magneten gelöst haben. Das Ende des Wegs ist in sich. Die Vermessung der Welt fast abgeschlossen. Jetzt wird er aber sentimental. Der Kosmos. Sentimental? Wird ein Begriffener sein. Wer sind Sie überhaupt? Dagger, wir sind uns schon einmal begegnet. Angst, Krieg und Ausbeutung. Der Mann mit dem Kasten. Ruhe. Wozu gerade Deutschland? Seit der Rückkehr aus Paris ist der Baron nicht mehr der Alte. Es fällt ihm schwer, sich zu konzentrieren. Auch neigt er zu Wiederholungen. Und wer kann wissen, ob Sie nicht eines Tages sogar das Problem des Todes lösen? Die jüngeren Wissenschaftler lachen über ihn. Sogar mit dem höchsten Berg ist es nichts. Man hat inzwischen herausgefunden, dass der Himalaya viel höhere hat. Salzlösung. Aber, ja? Glotzen Sie nicht so blöd. Man kann Silberjodid mit gewöhnlicher Salzlösung fixieren. Ah, Salzlösung. Wieso? Dafür muss man kein Chemiker sein. Ein wenig Verstand reicht. Und jetzt will ich nach Hause. Wohin seid ihr denn so plötzlich verschwunden? Man hat euch gesucht, hat das Schlimmste vermutet. Ein vorzügliches Buffet hat es auch gegeben. Der König ist enttäuscht gewesen. Ums Buffet tut es mir leid. Aber das ist doch keine Art. Viele Leute sind eigens angereist. Das kann man doch nicht tun. Fast hätte ich nicht heimgefunden. Und so dreckige Straßen gibt es kein zweites Mal. Ich bin vermutlich etwas weiter herumgekommen. Und ich versichere euch, es gibt dreckigere. Und es ist ein großer Fehler, sich einfach zu entfernen, wenn so viele Leute zusammenkommen, mit denen man Projekte in die Welt setzen könnte. Projekte? Das ist nicht Wissenschaft. Ach, was ist Wissenschaft denn dann? Ein Mann allein am Schreibtisch, ein Blatt Papier vor sich, allenfalls noch ein Fernrohr. Vor dem Fenster der klare Himmel. Wenn dieser Mann nicht aufgibt, bevor er versteht, das ist vielleicht Wissenschaft. Und wenn dieser Mann sich auf Reisen macht? Was sich in der Ferne versteckt, in Löchern, Vulkanen oder Bergwerken, ist Zufall und unwichtig. Die Welt wird so nicht klarer. Was sind das für Sitten? Kann er nicht klopfen? Das ist eben abgegeben worden von einem Straßenjungen. Es scheint wichtig. Ach, uninteressant. Ich nehme nicht von irgendjemandem nächtliche Briefe entgegen. Das ist ja wie in einem Stück von Kotzebue. Merkwürdig. Ein Gedicht. Unbeholfen gereimt. Na, dann bricht es ab. Offenbar mangels eines Reimwortes auf Silber. Dreht das Blatt bitte um, Baron. Großer Gott. Ihr könnt gehen. Sehr wohl. Nun? Offenbar ist der junge Herr Eugen in Schwierigkeiten geraten. Diesen Zettel hat er aus dem Polizeigefängnis geschmuggelt. Das ist wirklich nicht angenehm. Ich bin immerhin Staatsbeamter. Mit dem Jungen ist nie etwas anzufangen gewesen. Es war ein langer Tag. Wir sind beide müde. Und nicht mehr die Jüngsten. Ich wünsche eine gute Nacht. Ich rauche noch die Pfeife fertig. So geht das nicht. Ich kann das nicht hinnehmen. So? Aber wir haben wenig Zeit. Wenn wir ihn herausholen wollen, muss es jetzt sein. Ich Gendarmerie, Kommandant Vogt, ist ausgegangen. Ihr Mann ist nicht zu Hause? Zu dieser Stunde? Er ist nach dem Empfang in der Singakademie kurz heimgekommen und dann weggerufen worden. Offenbar hat es Verhaftungen gegeben. Kurz vor Mitternacht ist er noch einmal zurückgekehrt, hat sich zivil gekleidet und ist wieder losgefahren. Er hält das einmal die Woche so. Wohin ist er gefahren? Das weiß ich nicht. Da ist wohl nichts zu machen. Ich meine schon. Bitte? Bitte? Frau Vogt, Sie können jetzt zwei alten Herren einen großen Gefallen tun. Ich darf wirklich nicht sagen. Warum machen Sie es uns so schwer? Sehen ich und mein Freund wie Denunzianten aus? Wie Leute, die kein Geheimnis bewahren könnten? Es ist wirklich wichtig. Ja, aber niemand darf wissen, dass es von mir gekommen ist. Das ist doch selbstverständlich. Es ist ja nichts Verbotenes. Und auch nur seit dem Tod der Großmutter. Man vermutet, dass es verstecktes Geld gibt, aber niemand weiß wo. Ja, da versucht man eben, was man kann. Da sieht man es wieder. Frauen können nichts für sich behalten. Was einmal die Gattin weiß, erfährt jeder. Ihr seid ein kluger Mann, Gauss. Ob wir wohl kurz beim Polizeigefängnis halten könnten? Ich möchte nach dem Nichtsnutz sehen. Na, unmöglich. Ich darf mich dort nicht blicken lassen. Der führende Republikaner Europas kann nicht das Polizeigefängnis betreten. Gerade der führende Republikaner nicht. Meine Position ist fragiler, als es auf den ersten Blick scheint. Auch der Ruhm ist nicht immer ein Schutz. Die Orientierung ist auf dem Orinoco leichter gewesen als in dieser Stadt. Lorenzi? Ob der Gendarmerie-Kommandant wohl hier ist? Der ist hier. Und manch anderer auch. Wer aber herein will, muss in den Kreis treten. Na gut. Der Kreis darf nicht gebrochen werden. Sollen Diesseits und Totenreich nicht durcheinander kommen. Mit anderen Worten, es kostet Geld. Genügt das? Setzen wir uns neben den Gendarmerie-Kommandanten Vogt. Ich möchte gehen. Kommt nicht in Frage. Bitte setzen Sie sich. Muss das sein? Ja. Und jetzt müssen alle einander an den Händen nehmen. Nie im Leben. Es ist doch nicht weiter schlimm. Wenn man uns hinauswirft, ist uns auch nicht geholfen. Ah, einer ist hier. Dem lässt sein Onkel ausrichten. Alles ist verziehen. Oh, ein Sohn erwartet seine Mutter. Von einem anderen erblicke ich den Bruder. Er sagt, sein Tod ist natürlich und in der Ordnung gewesen. Man soll nicht mehr nachforschen. Von einem anderen die Mutter. Sie ist sehr enttäuscht. Sein Werk wird ohne Bedeutung sein. Sie weiß jetzt, dass er nur auf ihren Tod gewartet hat, um sich davonzumachen wie ein Herumtreiber. Und in der Höhle damals hat er getan, als sehe er sie nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Das ist doch ganz lustig. Und die Kleine ist nicht übel. Dann ist ein Kind, das seinen Eltern mitteilen lässt, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Die Halle ist groß, man fliegt immerzu. Und wenn man sich vorsieht, wird einem kein Schmerz zugefügt. Und eine alte Frau lässt sagen, sie hat kein Geld versteckt und kann nicht helfen. Ein einmaliger Moment der Kommunikation zwischen den Welten. Na gut. Vogt, auf ein Wort. Humboldt, Seid ihr mir gefolgt? Gewissermaßen, einer Bitte wegen, ein Gespräch unter vier Augen. Nun, ich... Ein junger Mann, der Sohn dieses Astronomen, ist auf einer törichten Versammlung verhaftet worden. Noch ist Zeit, ihn einfach heimzuschicken. Humboldt. Ihr würdet dem Land einen Dienst erweisen. Preußen ist viel an der Zusammenarbeit mit diesem Mann gelegen. Es ist im höchsten Interesse, ihn nicht zu verprellen. Im höchsten Interesse? Anderswo gibt es Orden für so etwas. Was man diesen Leuten vorwirft, ist keine Kleinigkeit. Eine zutiefst bedenkliche Geheimversammlung. Ich sage nicht, dass sich nichts machen lässt. Aber leicht ist das nicht. Du müsst nur ins Polizeigefängnis gehen und den jungen Mann heimschicken. Ein Risiko ist ja, dabei. Aber ein geringes. Gering oder nicht, unter zivilisierten Leuten gibt es ja so etwas. Abgeltungen. Ich verspreche euch ewige Dankbarkeit. Die kann sich auf verschiedene Arten äußern. Ich versichere euch, dass ihr in mir immer einen Freund haben werdet. Ich bin auch bereit zu jedem Gefallen. Gefallen? Da gibt es solche und solche. Herrgott, Humboldt, versteht ihr wirklich nicht? Der Kerl will bestochen werden. Gekauft will er werden. Das elende Bürschchen. Der kleine Dreckfresser. Um Gottes Willen, das ist alles ein Missverständnis. Ich werde morgen früh meine Sekundanten schicken. Die werde ich rauswerfen. Schöne Tunichtgute müssen das sein, sich von einem Mistkäfer herumschicken zu lassen. Fußtritte können die sich holen, in den Arsch und anderswohin. Heißt das, der Herr verweigert mir Genugtuung? Na sicher, so weit kommt es noch, dass ich mich von einem Stinkmolch totschießen lasse. Vogt, ich bitte euch inständig. Wenn ich recht verstanden habe, so hat der Sohn des Herrn Professors Schwierigkeiten. Ihr braucht nicht damit zu rechnen, euren Sohn bald wiederzusehen. Ja, ja. Das ist ja nun nichts gewesen. Ein schrecklicher Irrtum. Der Mann hat doch kein Geld gewollt. Ach, ein hoher Beamter des preußischen Staates ist nicht bestechlich. So etwas hat es nie gegeben. Oh, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Diese Laternen. Bald werden sie mit Gas funktionieren. Dann wird die Nacht abgeschafft. Wir sind beide in einer zweitklassigen Zeit alt geworden. Was wird jetzt aus Eugen? Ausschluss vom Studium? Wahrscheinlich Gefängnis. Unter Umständen kann man eine Verbannung arrangieren. Manchmal muss man akzeptieren, dass man Menschen nicht helfen kann. Ich habe Jahre gebraucht, um mich damit abzufinden, dass ich nichts für Bonpland zu tun vermag. Ich kann mich deshalb nicht jeden Tag grämen. Nur muss ich es Minna beibringen. Sie hängt ganz idiotisch an dem Jungen. Was nun einmal fallen will, das muss man fallen lassen. Mein Leben liegt hinter mir. Ich habe ein Heim, das mir nichts bedeutet. Eine Tochter, die keiner will. Und einen ins Unglück geratenen Sohn. Alles in allem kann ich mir nicht erklären, weshalb ich mich so leicht fühle. Das kann ich auch nicht. Aber mir geht es ähnlich. Vielleicht ist dies und das noch möglich. Magnetismus. Geometrie des Raumes. Ich bin nie in Asien gewesen. Das ist doch kein Zustand. Auf einmal frage ich mich, ob es nicht ein Fehler ist, die Einladung nach Russland auszuschlagen. Natürlich brauche ich neue Mitarbeiter. Allein kann ich es nicht mehr. Der ältere Sohn ist beim Militär, der Kleine noch zu jung und Eugen. Fällt aus. In Göttingen wird eine Physikprofessur frei. Von Indien haben sie mich ferngehalten. Nach Russland werde ich gehen. Experimentalphysik, das ist etwas Neues. Darüber muss ich nachdenken. Mit etwas Glück kann ich bis nach China kommen. Wenn ich es recht bedenke, sind wir beide Auslöser für ihre letzten großen Vorhaben geworden. Ja, geboren aus der Hilflosigkeit. Da sind sich die beiden doch sehr ähnlich. Was, meine Damen und Herren, ist der Tod? Im Grunde nicht erst das Verlöschen und die Sekunden des Übergangs, sondern schon das lange Nachlassen davor. Jene sich über Jahre dehnende Erschlaffung, die Zeit, in der ein Mensch noch da ist, und zugleich nicht mehr. Und in der er ist auch seine Größe lange dahin, noch vorgeben kann, es gäbe ihn. So umsichtig, meine Damen und Herren, hat die Natur unser Sterben eingerichtet. Gibt es Nachrichten von Eugen? Ich bin milder geworden. In letzter Zeit bringe ich es sogar fertig, Minna ohne Abneigung anzusehen. Muss er noch lange im Gefängnis bleiben? Etwas an ihrem dünnen, ältlichen, stets anklagenden Gesicht wird mir fehlen, wenn es nicht mehr da ist. Erinnerst du noch den Abend, als wir die Geschichte von Agiri gelesen haben? Und du beschlossen hast, zum Orinoco zu ziehen? Das Datum ist für die Nachwelt bezeugt. Natürlich. Aber ich glaube nicht mehr, dass es die Nachwelt interessieren wird. Ich zweifle auch an der Bedeutung der Flussreise selbst. Montplan hat recht gehabt. Aber wenigstens ist mir das Leben ohne Langeweile vergangen. Mir hat Langeweile nie etwas ausgemacht. Nur allein habe ich nicht sein wollen. Ich bin immer allein gewesen. Vor der Langeweile aber habe ich Todesangst. Ich habe sehr darunter gelitten, dass ich nie Kanzler geworden bin. Hardenberg hat es verhindert. Dabei ist es mir doch bestimmt gewesen. Niemand hat eine Bestimmung. Man entschließt sich, nur eine vorzutäuschen, bis man es irgendwann selbst glaubt. Doch so vieles passt nicht dazu. Man muss sich entsetzliche Gewalt antun. Immer noch die Knaben? Das hast du gewusst. Immer. Sehen wir uns wieder? Sicher. Im Fleische oder im Licht? Unsere alten Herren an der Schwelle des Übergangs. Traurig, nicht? Trotz all des Grimms, den wir gegen sie hegen. Nun, ob es uns gefällt oder nicht. Wir säßen beide jetzt nicht hier, hätten alles Wundersame nicht erlebt ohne diese genialen Geister. Und ich dachte immer, Einsicht sei ein Geschenk des Alters. Weisheit ist es. Die Weisheit über uns selbst, was sie uns letztendlich vermacht haben. Mit dem Widerstand bei der Inhaftierung haben Sie sich in Teufels Küche gebracht. Ja, aber ich habe mich nicht gewehrt. Wollen Sie Preußens Polizei der Lüge bezichtigen? Im Übrigen ist alles geregelt. Sie werden das Land verlassen. Wir regen eine Reise nach Übersee an. Ich weiß nicht recht, das ist schon sehr weit. Eigentlich ist das kein Vorschlag. Die Idee steht nicht zur Diskussion. Wenn Sie wüssten, welchem Schicksal Sie entgehen, würden Sie weinen vor Glück. So. Und jetzt lasse ich Sie mit Ihrem Vater allein. Wie hast du deiner Mutter das antun können? Ich habe das alles nicht vorgehabt. Ich habe von nichts gewusst. Ich will nicht weg. Geschehen ist geschehen. Vater klopfte mir geistesabwesend auf die Schulter und schob etwas Geld unter mein Kopfkissen. Der Baron hat alles geredet. Er ist ein feiner Mann, wenn auch etwas verrückt. Interessieren Sie sich für Navigation? Nicht im geringsten. Früher wäre so eine starke Bewölkung ein Problem gewesen, aber heute navigieren wir ohne Sterne. Wir haben jetzt genaue Uhren. Mit einem Harrison-Chronometer kommt jeder Laie um die Erde. Die Zeit der großen Navigatoren ist also vorbei? Kein Humboldt mehr? Sie ist vorbei. Sie wird nie wiederkehren. Natürlich sind wir vom Kurs abgekommen und mussten Teneriffa anlaufen. Glücklicherweise haben wir uns fürs Trinken die gleiche Hafenbar ausgesucht. Ja, es sollte wohl so sein. Schön, dass Kapitäne noch immer so dickköpfig und stur sind. Aber Bonpland, nur mal unter uns, an diesem magischen Ort unter dem Humboldtschen Drachenbaum? Ja, Eugen? Wie sind Sie denn dem Hausarrest in Paraguay entflohen? Auf diese Frage habe ich seit Stunden gewartet. Also? Das, wovon mich Humboldt in all den Jahren immer fernzuhalten versucht hat, hat mir letztlich zur Freiheit verholfen. Also doch der Ruhm? Nein, Eugen. Eine Frau. Humboldt in Russland. Gerne hätte ich ihm eine gute Rückkehr gewünscht, aber am Ende kommt man nie gut zurück, sondern jedes Mal ein bisschen schwächer und zuletzt gar nicht mehr. Vielleicht gibt es ihn ja doch, den lichtlöschenden Äther. Aber natürlich gibt es ihn. Ich habe ihn ja dabei. Auf dem Weg zurück nach Berlin. Nur ich habe den Überblick verloren. Dennoch, meine Gesundheit ist gar nicht übel. Andere sind gestorben. Ich bin noch hier. Tatsachen enthalten in einem einzigen Buch. Der ganze Kosmos. Noch einmal. Ich werde alles aufschreiben. Allerdings entkleidet von Irrtum. Fantasie, Traum und Nebel. Wenn ich nur nicht so schwach wäre. Dieser Bonpland hatte allerdings Pech. Aber können wir beide uns beklagen? Kein Kannibale hat euch gegessen. Kein Ignorant mich totgeschlagen. Hat es nicht etwas Beschämendes, wie leicht uns alles fiel? Und was jetzt geschieht, ist nur, was einmal geschehen musste. Unser Erfinder hat genug von uns. Fakten und Zahlen, die können einen vielleicht retten. Bedenke ich zum Beispiel, dass wir 12.224 Pferde benutzt haben. So ordnet sich die Wirrnis zur Begreiflichkeit und man fasst Mut. Immer noch kann ich denken. Zwar nichts allzu Kompliziertes mehr, aber für das Nötigste reicht es. Gauss. Er wird jetzt durch sein Teleskop auf Himmelskörper sehen, deren Bahnen er in einfache Formeln fassen kann. Auf einmal kann ich nicht mehr sagen, wer von uns weit herumgekommen und wer immer zu Hause geblieben ist. Die Vermessung der Welt. Nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Kehlmann. Zweiter Teil. Es sprachen Humboldt, Michael Rotschopf. Gauss, Udo Schenk. Bonpland, Jens Wawritschek. Eugen, Patrick Güldenberg. In weiteren Rollen Christoph Banzer, Rolf Becker, Traugott Pure, Peter Dirschauer, Alexander Geringas, Konstantin Graudus, Hannes Hellmann, Lutz Herkenrath, Hedi Kriegeskotte, Dietmar Müst, Jörg Petzold, Uli Plessmann, Werner Rehm, Wolf-Dietrich Sprenger, Viktoria von Trautmannsdorf, Nina Weniger und viele andere. Komposition und Musikaufnahmen Claudio Puntin. Musikalische Ausführung Sepia Sonic. Mit Claudio Puntin, Klarinetten, Zischboards und Toys, Insa Rudolf, Gesang, Samuel Rohrer, Schlagzeug und Toys, Kim Evert, Gitarren und Toys und Flavio Puntin, Flöten. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Christian Alpen. Regieassistenz Katrin Albinus. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 2007. Dramaturgie und Redaktion Norbert Schäffer.